Herr Spaghetti Penis, ein Mann mit einem Hang zu Extremen. Erlebnissen saß in seiner Wohnung und hatte gerade eine frische Dosis Crack in seine Pfeife gestopft. Mit zitternden Händen entzündete er das Feuerzeug und inhalierte tief. Der Rauch füllte seine Lungen und innerhalb von Sekunden spürte er, wie die Droge seine Sinne überwältigte. Ein wildes Grinsen breitete sich auf seinem Gesicht aus und er begann unkontrolliert zu kichern. Plötzlich sprang er auf, seine Augen weit aufgerissen, und wild er stürmte aus seiner Wohnung. Die Tür knallte hinter ihm zu, auf der Straße tobte er kreischend und stöhnend umher, als wäre er von Dämonen besessen. Passanten starrten ihn entsetzt an, doch Herr Spaghetti Penis bemerkte sie kaum. Er war in seiner eigenen, drogeninduzierten Welt gefangen. Sein Weg führte ihn direkt zum Auto seines Nachbarn, einem glänzenden, schwarzen Wagen, der ordentlich in der Einfahrt parkte. Herr Spaghetti Penis blieb abrupt stehen, ein bösartiges Grinsen auf den Lippen. Er öffnete seine Hose und begann laut und unkontrolliert zu grölen, während er sich über das Auto beugte und seine Notdurft verrichtete. Nigger, ich bin der geile Scheißer, brüllte er, seine Stimme hallte durch die stille Straße. Als er fertig war, wischt er sich mit seinem Hemd den Hintern ab, ohne sich darum zu scheren, dass er gerade seinen eigenen Dreck auf das Auto seines Nachbarn verteilt hatte. Er warf den Kopf in den Nacken und lachte hysterisch, bevor er weiterzog, auf der Suche nach dem nächsten Abenteuer in seiner verrückten Drogenvernehmung.